diese Ketten, doch das ist jetzt vorbei. Wir setzen uns zur Wehr und wir schlagen uns frei. Wir sprengen die Ketten und schlagen uns frei. Wir kämpfen für Deutschland und bleiben dabei. Wir sprengen die Ketten und schlagen uns frei und schreien immer wieder Heil, Heil! Warum weißt du nicht? Denn du bist Kind, mehr Gründe gab es nicht. Doch du stehst auf, schon zu kahl geschoren. Treue bis zum Schluss hast du dir geschworen. Vom Kameraden kämpft zusammen, um ein freies Deutschland zu erlangen. Sprengt die Ketten und schlagt euch frei. Kämpft für Deutschland und bleibt dabei. Ketten und schlagt euch frei und schreit immer wieder Heil, Heil! Heil unser Kampf und Heil der Gerechtigkeit. Gebt niemals auf, der Wald kommt unsere Zeit. Rache ist süß, so heißt es doch. Drum steht zu eurer Sache.